Ja, willkommen zur ersten Folge des Genusscasts. Hallo Heckpiet. Hallo Aha, grüß dich. Heute ist der 19. April, etwas verzögert angefangen, aber die Technik ist... 23 Minuten verzögert, das ist... gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Ja, genau. Ja, was machen wir? Podcasten heute. Ja, klar. Aus dem Phonodrom heraus. Ja. Die Welt weiß ja schon, dass wir ein Podcast-Studio zusammen haben, oder? Genau, mit dem Namen phonodrom.de, www.phonodrom.de. Ohne genau. www geht's ja noch nicht. Ja. Da muss der Webmaster noch ran. Da muss der Techniker noch ran. Der Techniker ist informiert. Ist informiert, richtig. Ja, und wir sprechen aber jetzt hier nicht über das Phonodrom, sondern über Genuss. Das heißt der Genusscast. Obwohl das Phonodrom ist auch ein Genuss. Definitiv, ja. Ja. Schön warm. Schön warm inzwischen, genau. Wir haben die Heizung wieder angestellt im April. Tja, gut, aber ansonsten geht es uns gut. Genau. Ja. Also, wir haben uns vorgenommen, Dinge zu genießen und das sozusagen öffentlich zu machen und zu teilen. Genau. Und was haben wir da heute auf dem Programm? Ja, also eigentlich mein Lieblingsthema, der Riesling. Ist eine meiner Lieblingsweinsorten und darum haben wir gesagt, wir widmen die erste Sendung meiner Meinung nach der besten Weinrebe, die es da draußen gibt, dem Riesling. Und ja, gut, das ist natürlich Geschmackssache. Naja, aber es ist auch mehrfach bewiesen worden. Ja, also Riesling ist ganz gut, ist nur oft sehr trocken, wie ja. der Kenner so sagt. Ja, das ist richtig. Riesling ist eine sehr trockene Rebsorte von der Grundstruktur her, aber es ist ja nicht nur abhängig, wie der Wein schmeckt von der Traube aus, sondern auch, was der Kellermeister draus macht. Und klar. Kann man natürlich den Riesling in verschiedensten Stufen ausbauen. Und zum Beispiel heute haben wir, glaube ich, einen Kandidaten dabei, der ja, ich glaube, der hat guten Job gemacht. Das ja. ist kein so ein trockener Riesling. Sag mal, du hast ihn mitgebracht. Ja, genau. Also wir haben heute dabei einen Riesling von Josef Köhr. Das ist ein Weingut aus Ruppertsberg in der Pfalz natürlich. Der hat drei Qualitätsstufen von Wein, die sich dann auch im Label bemerkbar machen. Und das ist jetzt sozusagen die mittlere Qualitätsstufe, ist ein Riesling aus dem Jahre 2013 von dem Weinanbaugebiet Reiterpfad und der ist trocken ausgebaut. Ist eine 0,75 Liter Flasche mit Korkverschluss. Und ja, hat die typischen Riesling-Aromen, also relativ fruchtig, spritzig, also viel Zitrone, viel Maracuja, grüner Apfel, also alles, was so den Riesling so ja charakteristisch umschreibt. Also du hast den schon mal getrunken? Ich habe den schon mal getrunken. Ich würde noch jetzt gleich mal probieren, ob auch dieser genauso schmeckt. Wir haben uns so eine kleine Genussprobe hier mal in das Glas geschüttet. Und ja, dann Prost. Noch zum Wohl, ja, zum Wohl die Pfalz. Riechen du da schon mal sehr, sehr interessant? Ja. Und man merkt schon, also Zitrone, grüner Apfel sehr ja. dominant. Ja. Also trocken. Also das, da muss man schon auch Trockenweinliebhaber sein. Definitiv. Ich habe jetzt mal rausgesucht, oder ich wollte mal raussuchen auf der Homepage von dem Weingut Köhr, was, wie viel Restzucker und wie viel Säure der hat. Das wäre wichtig zu wissen, denn wir wollen das ja so ein bisschen nerdmäßig auch angehen und da sind ja solche Zahlen auch ungeheuer wichtig. Ja. Den schon, warte mal, das ist der nicht fruchtige, trockene. Genau, hier haben wir sie doch. Das ist ein 2013 von Reiterpfad. Reiter, hat er den drauf hier? Der hat den, glaube ich, nicht drauf. Warte mal. Weißburgunder, Linzbusch, Naturgau. Ja, such das mal raus. Ich muss jetzt doch nochmal ankündigen, dass wir hier podcasten. Genau, mach mal. Ja. Ja, also wie gesagt, ein toller Wein und wir werden dann, wir müssen natürlich hier auch mal ein bisschen, weil wir ja am Anfang unseres Genusscasts sind, es soll ja auch nicht immer um Wein gehen, aber wir sollten dann wenigstens auch noch erklären, was es damit auf sich hat, mit trockenen und weniger trockenen Wein und so, also ja, und du hast auch vorhin Weinbaugebiet gesagt, das war natürlich falsch. Was du dann genannt hast, war nicht das Weinbaugebiet, sondern die Lage. Die Lage, Entschuldigung, genau. Ja, richtig. Einbaugebiet wäre sowas wie Pfalz beziehungsweise Untergruppierung, dann Mittelhart oder sowas. Und Reiterpfad ist halt die Lage, also praktisch der Weinberg, der Name des Weinbergs, wo das oder des Weinbergteils, deshalb Lage, wo das her ist, ja. Reiterpfad kann man wahrscheinlich sogar irgendwie ermitteln bei OpenStreetMap oder so, keine Ahnung. Das müssen wir nochmal rausfinden, was man da alles noch ermitteln kann. Aber während du da noch suchst, kann ich ja noch ein bisschen Erklärungen abgeben und so. Es gibt natürlich, also wie gesagt, wir werden ganz unterschiedliche Dinge machen. Die Kurzurl für diese Folge bei Xenim heißt ja auch S. Also ums Essen soll es auch gehen, aber wir haben heute schon gegessen. Wollten jetzt eben nur, weil es ja auch schon später Nachmittag ist, jetzt mal zum Wein übergehen. Und ja, ich finde, der ist wirklich sehr, sehr geschmackvoll. Also wenn ich jetzt noch stärker auf trockene Weine stünde, wäre es noch besser. Aber du erziehst mich ja so allmählich, wird mein Geschmack immer trockener. Das ist auch gut so. Ja. Leider habe ich jetzt die Zahlen, Daten, Fakten hier jetzt nicht rausfinden können. Der Wein ist nicht mehr auf der Homepage gelistet. Mhm. Und dementsprechend ist das Datenblatt dazu jetzt auch nicht mehr einzusehen. Na, vielleicht sollten wir für unser Podcast-Studio dann nochmal irgendwann uns Geräte zulegen, um das bestimmen zu können. Das wäre natürlich eine gute Sache. Also den Restzucker kann man ja relativ gut bestimmen. Da gibt es ja so ein Öxlemeter. Genau. Wo, ja, das ist dann, ja, aber das könnte man sich sicherlich besorgen. Ansonsten das Studio jetzt in ein Chemielabor umzuwandeln, wäre natürlich auch nicht sinnvoll. Da gibt es ja auch bald diesen Becher. Den ich ja bei dieser Gelegenheit auch empfehlen. Den Wessel. Wessyl. Muss ich jetzt nochmal die Seite raus. Du kannst ja mal kurz suchen. Da gibt es dann auch, das ist ein Becher, der chemische Analysen von Getränken automatisch durchführt, wenn man die trinkt. Dann wird halt festgestellt, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, Coca-Cola oder so, und das enthält so viel Zucker und all sowas. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Wessyl Becher. Ah doch, ja, der Molekular Analyse im Trinkbecher. Genau. Das ist der. Das habe ich schon vorbestellt. Okay. $99 sieht man hier. Ja. Ja, ist ein bisschen teuer, aber ich habe mir gedacht, man muss solche Dinge ja unterstützen. Wenn es noch jemand anders bestellt, dann kriege ich Rabatt. Ich mache das mal in die Shownotes mit rein, oder? Diesen Wessyl. Ja. Ich hab schon geschrieben, aber nicht den Link. Wenn du ganz guckst, habe ich schon reingepackt. Ja. Ah, sehr schön. Ja. Ja. Also, wie gesagt, es gibt auch Shownotes zu diesem Podcast. Ist ganz klar. Ja, also Ruppertsberg, da ist der Herr. Ruppertsberg ist der Ort, also wir wissen ja schon, Pfalz ist das Anbaugebiet, ist ja eines der 13 deutschen Anbaugebiete, gleich wirst du noch abgefragt und musst sie alle nennen. dort gibt es halt dann den Unterbereich, also das ist dann das eigentliche Weinbaugebiet Mittelhart, und da liegt Ruppertsberg, wenn ich richtig informiert bin. Korrekt. Und Ruppertsberg ist also ein schöner kleiner Ort, der liegt auch so gerade so am Fuß der Berge, also da ist ja dann der, ich glaube, Pfälzer Wald, da ist das Gebiet, ne? Genau. Und am Fuß der Berge liegt halt Ruppertsberg, beziehungsweise es zieht sich dann auch in den Berg rein. Da waren wir ja auch schon öfter. Genau, auch gut essen. Ja, genau, denn dort gibt es Dampfnudeln. Genau. Freitags, traditionell das Pfälzer Traditionsessen am Freitag, Kartoffelsuppe und anschließend Dampfnudeln mit einer Salzkruste und einer Vanille- oder Weinschaumsoße. Mhm. Das Ganze wird dann auch wirklich per Hand hergestellt in einem kleinen Pfälzer Lokal, der Pfalzblick. Nicht einfach zu finden oder hinzukommen. Da muss man an der richtigen Stelle richtig abbiegen und dann lange, lange durch die Weinreben fahren, bis man dann praktisch am Ende der Straße auf so einen kleinen Berg abbiegen kann. Und dort ist es dann wirklich sehr schön gelegen. Und man sollte reservieren, was allerdings keine Garantie ist. Also nur freitags gibt es die Dampfnudeln. Aber es ist keine Garantie, dass man dann auch wirklich so viel bekommt, wie man will. Und der Preis kann auch kurzfristig mal ansteigen. Das ist halt wegen der hohen Nachfrage. Genau. Also wir waren da, sagen wir mal so, nicht immer vollumfänglich zufrieden in Bezug auf die Geschäftspraktik. Na gut, das letzte Mal war wirklich sehr schlecht. Aber ich denke, die davor, die Male, die waren doch wirklich. Also wir werden da auch wieder hin. Das wird gar kein, ist gar keine Frage. Ja, und ja, dort gibt es halt diese Dampfnudeln und dazu kann man dann auch Schorle trinken, denn der Pfälzer trinkt ja bei warmem Wetter gerne Schorle. Das ist diese Geschichte, dass man Wasser in den Wein mischt. Ne? Genau, ein Traditions- vielleicht auch im Unterschied zu anderen Bundesländern, wenn man bei uns eine Weißweinschorle bestellt, dann redet man bei uns von einem halben Liter Gefäß, also den sogenannte Duppeglas. Das ist nun ja ein typisch Pfälzer Trinkgefäß. Wie der Name schon sagt, Duppe kommt von dem Wort Tupfen. In diesem Glas sind so Tupfen eingelassen. Das heißt, dass man einfach einen besseren Halt oder einen besseren Grip an diesem Glas hat. Mhm. Und traditionell wird halt da die Weinschorle drin zubereitet. Was gibt es für einen Spruch? Vier Finger breit Wein, vier Finger breit Wasser. Man muss natürlich natürlich ist vier Finger breit Wein natürlich das Ganze vertikal und die vier Finger breit Wasser horizontal. Das heißt, man mischt sozusagen einen Schluck Wasser in den Wein rein, damit er halt so ein bisschen spritziger, isotonischer wirkt. Natürlich Wasser mit Kohlensäure, mit so Sprudel sozusagen, sprudelndes Wasser, halt dann das zu machen. Und ein bisschen Spritzigkeit reinzubekommen. Genau. Und in Wirklichkeit ist natürlich dann doch sehr viel Wein drin, zumal man auch für den Geschmack am Ende noch einen Schluck Wein mit rein tut. Genau, das ist halt so das Komische oder das Seltsame, man macht halt, wie gesagt, relativ viel Wein rein, dann wirklich so ein Schuss Wasser und dann kommt auf diesen Schuss Wasser, dass es nicht zu arg verwässert, wie der Pfälzer sagt, nochmal einen Schluck Wein obendrauf für den Geschmack, dass man also mal oben abtrinkt, jetzt nicht diese Wasserschicht sozusagen im Mund hat, sondern dass es halt dann schon mit gut durchgemischt ist. Ja, ja. Und der Riesling ist ja für diese Weißweinschorle ist es so der Standardwein. Also wenn man in der Pfalz eine Weißweinschorle bestellt, ist es eigentlich zu 90% Riesling. Ein trockener Riesling, der recht fruchtig ist, nicht fruchtig ist, der recht trocken ist, der genau diese Strukturen hat von grüner Apfel, Zitrone und das macht das Ganze ja mit dem Wasser so schön isotonisch und erfrischend. Wenn du jetzt da irgendein sag ich mal, jetzt einen Wein reinmachst, der von der Struktur her eher süßer ist, also eher so, keine Ahnung, was weiß ich, Aromen von Pfirsich oder vielleicht auch roter Apfel oder Kirsche damit reinmachst, dann ist das Getränk eher so wie so eine, sag ich mal, so eine Apfelsaftschorle, also doch relativ süß und nicht ganz so erfrischend wie halt mit sowas Spritzigen. Ja, genau, genau. Ja, also das ist, da sind wir auch schon bei dem Thema Beschreibung von Weinen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Genau. Wie man das gut hinbekommt mit der Weinbeschreibung. Und ich habe mir da kürzlich auch ein Buch gekauft, also ein gedrucktes Buch, was irgendwie schon sehr seltsam ist, nämlich ein großes Buch über Infografiken. Mhm. Understanding the World heißt das. Ich kann das dann auch verlinken. Mhm. Vielleicht kannst du schon mal in die Shownotes schreiben, ich kann den Link dann später nachreichen. Also das ist ein Buch, wo lauter Infografiken drin sind und da gibt's auch welche über Wein und wie man Wein beschreibt. Ich muss das Buch bei Gelegenheit mal wohl mitbringen, ist nicht so gut, weil das sehr, sehr schwer ist. Ist ein richtig großer Atlas. Da ist eine sehr schöne Infografik, aber die fotografiere ich mal ab für das nächste Mal, wenn es uns um Wein geht, wo das auch genau beschrieben wird, was es da für Möglichkeiten gibt, Wein zu beschreiben. Noch, da ist es doch. Hier sehe ich gerade. Oh, man findet es auch im Internet. Wine Description heißt das. Heißt die Grafik. Und da kann man dann halt den Wein systematisch beschreiben. Was steht da so drin? Was liest man daraus vor? Ich versuche es mal zu finden. Also ich habe gerade gesehen, dass es hier im Internet gibt, aber leider lädt das alles hier sehr langsam plötzlich. Hoffentlich liegt es nicht an unserem Stream. Deshalb, wir sprechen erstmal über was anderes und ich komme dann auf das Thema zurück. Es gibt ja auch von der Pfalz Marketing ein Plakat, was sie rausgeben, wo auch so die typischen Weinaromen in der Pfalz von den Pfälzerweinen umschrieben werden. Dazu muss man sagen, zum Beispiel ein Riesling schmeckt nicht überall gleich. Mhm. Das kommt sehr darauf an, die Lage, der Boden, die klimatischen Verhältnisse. Und das Schöne ist ja, in der Pfalz, Toskana von Deutschland, ja, wie wir alle wissen. Ja. Wir wissen ja auch, dass man es auch andersrum sehen kann. Genau. Dass die Toskana die Pfalz von Italien ist. Darum braucht Riesling, liebt so einen tonhaltigen Boden. Riesling ist auch einer der Weinsorten, die gute Vor- und Nachteile haben. Also man muss bedenken, in Riesling wird, also weltweit ist Deutschland das größte Riesling-Anbaugebiet mit weltweit 50.000 Hektar Riesling angebaut und allein in Deutschland wird ungefähr die Hälfte, also 44,9% irgendwie, wird sozusagen Riesling angebaut. Platz 2 die USA mit 9,7% und dann Australien mit 8,2%. Woher kommt das? Ganz einfach, viele Winzer sind von Deutschland damals in die USA oder nach Australien ausgewandert und haben natürlich dann auch ihre bekannten und heimischen Weinreben mitgenommen und nutzen halt den Riesling zum Beispiel gerade im Ausland für diverse Cuvée-Weine. Mhm. Du musst im Ausland, je nachdem, wo du bist, musst du nicht unbedingt, wenn du eine gewisse Anzahl an Fremdwein hinzufügst, musst du es erst gar nicht deklarieren. Also das heißt, es gibt Länder, da kannst du bis zu 30% eine völlig andere Traube nehmen in deine Weinverarbeitung und musst es auf dem Etikett nicht deklarieren. In Deutschland ist es aber auch so, dass du, glaube ich, 17% hinzufügen kannst. Ich glaube, 17% ist die Grenze. Genau, das ist die Süßreserve, wie das so schön heißt. Mhm. Und in anderen Ländern ist es zum Beispiel bis zu 30% und da musst du es auch nicht deklarieren. Das heißt, du kannst, wie gesagt, ein Drittel anderen Wein reinschütten und musst es nicht draufschreiben. Das machen die Australier und USA sehr gerne. Dementsprechend bauen die halt auch Riesling an, um halt ihren Wein sozusagen eine gewisse Spritzigkeit zu verleihen. Das heißt, dass du halt genau diese Aromen, die du gerne haben möchtest, also irgendwie was halt so zitronenartig, spritzig ist. Dadurch gibst du halt gerne ein bisschen Riesling dazu, dass du halt genau das haben kannst. Oder auch, dass du eine schöne Säurestruktur hast. Gell? Säure ist ja für den Wein ja sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend ist es halt ganz, ganz gut, wenn du halt irgendeine Traube hast, die einen schönen Säuregehalt hat, um halt die Kombination deines Weines halt so zu gestalten, wie du sie brauchst. Mhm. Jetzt habe ich ja gesagt, in Deutschland, Deutschland weltweit so ungefähr mit der Hälfte an Riesling. Ganz klar, warum ich gerne Riesling trinke, ist, glaube ich, bin damit groß geworden. Denn in dem Anbaugebiet Rheinland-Pfalz, also jetzt das gesamte Gebiet, ist, wie gesagt, in Deutschland ca. 23.000 Hektar. Und davon hat die Pfalz allein 16.000, also knapp 17.000, also 16.800 Patzer quetschte. Mhm. Und dementsprechend ist halt die Pfalz sozusagen in Deutschland das größte Riesling-Anbaugebiet. Mhm. Und dementsprechend ist es halt so auch der Spitzenwein, wenn man an Pfälzer Wein denkt, in den Spitzenqualitäten ist sehr, sehr häufig ein Riesling dabei oder irgendwas, auf was Rieslingart verwandt ist. Mhm. Dementsprechend ist es halt ein großer Erfolg. Es ist eine Traube, die nicht, also eine mittelschwere anzubauende Traube. Es gibt Weintrauben von ihrer Art, die sind noch besser, also sind zum Beispiel deutlich resistenter gegen Keime oder gegen Frost oder gegen Feuchtigkeit oder gegen hohe Temperaturen, also gerade so Verbrennungen der Traube. Da ist der Riesling so ein gemischter Kandidat. Der hat ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Es gibt halt Traubensorten, die kannst du im Prinzip, da kannst nichts falsch machen. Weißt du, die erntest du irgendwie im September und kümmerst dich das ganze Jahr so drüber nicht, weil die halt irgendwie von ihrer Grundeigenschaften schon so gut sind, dass die halt irgendwie nicht faulen oder nicht verbrennen oder da Ungeziefer sehr ungern dran geht. Aber bei Riesling ist es halt so, da musst du dich schon drum kümmern. Ja. Dementsprechend, ja, es ist halt schon eine Traube, die halt ein bisschen Aufwand benötigt. Das heißt also schon nicht ganz so einfach. Ja, Riesling mag halt, wie gesagt, ich habe gesagt, Tonböden, ne? Das ist halt durch den Boden in der Pfalz schon sehr gut gegeben. Und relativ mineralhaltig. Dadurch kriegst du auch diese feinen Strukturen mit rein. Also die brauchen auch irgendwie unter dem Ton am besten, weiß es ich, irgendwie Gesteinsschichten, Geröll oder sonst irgendwie was. Viele bauen auch in den Rieslingen, Lagen zum Beispiel noch Löwenzahn mit an oder Efeu. Aus dem Grund, weil der Riesling hat das gerne, wenn der Boden so ein bisschen Sauerstoff kriegt, also dass der nicht so dicht ist, sondern die nutzen halt diese Pflanzen, dass halt die Wurzeln halt durch den Boden durchgehen und die Erde so ein bisschen auflockern. Dadurch hast du halt eine optimale Versorgung an Sauerstoff und auch an Feuchtigkeit. Ja. Und das mag so der Riesling. Riesling gibt es auch in allen Qualitätsstufen. Also, sage ich mal, angefangen von normalen Tafelwein, also in der schlechtesten Qualitätsstufe, bis hin zum Eiswein, zur Trockenbeerenauslese, zu allem, was du so haben kannst. Natürlich auch, ja, also gibt es kein. Wie ist denn der, den wir gerade trinken, so einzuordnen? Jetzt dabei. Ist, glaube ich, ein Kabinett, oder? Ist das ein Kabinett? Riesling, trocken, steht nichts drauf, gell? Nee, ist einfach Riesling Qualitätswein. Ist ein Qualitätswein. Ist bei dem Winzer, ist es irgendwie so, der hat so drei Qualitätsstufen, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Es gibt bei ihm so ein weißes Etikett, das ist so die Entry-Stufe, die schreiben halt unser Einstiegssegment mit Weinen von verlässlich gutem Geschmack für jeden Tag. Dann haben wir jetzt hier die Premium-Stufe, Einsatz selektiver Methoden, hoher Lageranspruch, also ist ein Wein, der auch längerfristig lagerfähig ist. Und dann haben die noch so diese Superior-Stufe, Anspruch an maximale Reife der Traube, Edelweine, höchste Güte. Und das ist sozusagen so ein Premium-Segment bei denen raus. Heißt auch, es gibt ja so Lagerfähigkeit vom Wein. Es gibt ja Wein, die über die Zeit entwickeln die sich, wenn du sie lagerst, zum Beispiel, keine Ahnung, diverse Aromen werden auf- oder abgebaut. Bei Riesling ist es häufig das Problem, wenn du die sehr, sehr lang, also wenn die jetzt nicht lagerfähig sind oder dass sie lange liegen, dass der Riesling eher dazu übergeht, abzubauen. Das heißt, der Geschmack lässt einfach nach. Der wird dann diese ganzen fruchtigen Aromen gehen, also fast fruchtigen, die ganzen doch fruchtigen Aromen halt von dieser Zitrone, grüne Apfel, die gehen halt weg und du kriegst halt dann zum Schluss, wenn du dann aufmachst, irgendwie so ein Laschenwein, der schmeckt halt so nicht mehr dominant nach diesen Riesling-Eigenschaften. Ja. Also ich habe jetzt eine ganze Sammlung inzwischen gefunden zum Thema Infografiken zu Wein. Können wir dann entsprechend auch verlinken. Also bei der, um die es mir hier geht, also da geht es halt tatsächlich um die Weinbeschreibung. Ja. Und das macht man halt auf verschiedenen Ebenen. Also man kann zum Beispiel, also ich kann die verschiedenen Ebenen ja alle mal nennen. Also das ist auf Englisch. Body, Yeast, Style, Tannin, Acidity, Alcohol, Spice, Fruit, Flower, Herb, Oak, Inorganic. Das sind halt die Geschmacksrichtungen. Und wenn man halt, das bekannteste ist ja tatsächlich der Körper, also Body. Mhm. Und dann gibt's halt hier diese verschiedenen Subkategorien. Thin, Cliff Edge, Hollow, Mellow, Short, Austere, Angular, Delicate, Elegant. Und das ist natürlich dann auf Deutsch, muss man natürlich dann entsprechend übersetzen. Es sind das ja die gleichen Bezeichnungen, dass man halt sagt, hohl oder kurz, delikat, elegant, leichter Körper, voller Körper und so, und das sind halt die entsprechenden Sachen. Ja, dann sag doch mal, wie würdest du den Körper hier, ja, wie würdest du das sagen? Also bei Körper geht es ja immer darum, wie ist der Geschmack so im Großen und Ganzen? Dauert er kurz an? Ist der langanhaltend? Ist der irgendwie ja, scharf oder ne, solche Sachen halt? Also ich finde, der ist ein typischer Riesling. Also für mich ist eindeutig grüner Apfel, Zitrone sehr, sehr dominant. Hm. Also ich finde eher so wirklich Schale eines grünen Apfels ist hier sehr dominant und merkt auch im Abgang, dass der lang anhält. Das ist, es gibt ja Weine, die trinkst einen Schluck und dann merkst du auf jeden Fall, am Ende der Zunge ist der Geschmack weg und das, was du sozusagen noch dann in den Hals bekommst, ist so, ja, irgend so ein Flavored Water. Dicht. Dicht ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Okay. Dense of English. A wine with bold fruit flavors, das haben wir, and moderate tannin. Ja. Tannin. Darf ich mal nachschenken? Ja, darfst nachschenken. Genau. Also das, glaube ich, trifft es, was den Körper angeht. Danke. Bitte. So, was hätten wir denn da als nächste Kategorie? Das ist die Kategorie Yeast, Hefe. Naja, passt das überhaupt zu unserem Wein? Hätte ich jetzt nicht gesagt. Gar nichts. Ich glaube, das kommt eher, machst du, glaube ich, nicht bei Wein, das machst du, glaube ich, eher bei Schaumwein, also bei Sekt oder Champagner oder wie, also alle Schaumweinarten. Da ja, ist ja, die liegen ja auf Hefe. Und da komme ich, glaube ich, ist eher zum Vorschein. Natürlich liegt der Wein auch auf Hefe, ja, aber cremig, butterig und so, das ist, sind die Subbezeichnungen, das stimmt. Das passt besser zu anderen Arten. Also genau, zum Sparkling Wine ja, sozusagen. Würde ich auch sagen. Aber Style müsste doch passen. Stil. Ja, passt auch nicht so richtig. Ja, was gibt es denn da für Vorschläge bei Stil? Bei Stil, jetzt ist das wieder hier verrutscht, das ist doof. Also das Bedienen, diese das ist ein bisschen komisch gemacht, weil oben das steht und dann muss man so Linien verfolgen. Das ist hinter Hammers. Fleischig. Mhm. Ist das schon wieder weggerutscht. Fleischig, erdig. Zugänglich, delikat, elegant. Ach, das ist auch auf der anderen Skala mit drauf. Da gibt es immer so Verbindungslinien. Genau, delikat, elegant hatten wir schon. Raffiniert, zugänglich, erdig, rauchig. Das haben wir aber hier alles nicht. Nee, will ich nicht sagen. Passt eigentlich alles nicht so richtig. Also da bleiben wir lieber bei dem Dichten, was wir gerade hatten, also der Körper. Das passt. Dann Tannin. Na, Tannin ist mehr sowas für Rotweine. Mhm. Haben wir hier kaum. Das ist halt, ne, Gerbsäure. Gerbsäure ist halt im Rotwein drin, weil da ja mit den Schalen verarbeitet wird, genau, in denen vor allem die Gerbsäure vorhanden ist und dadurch kommt die dann noch in den Wein. So, Säure. Ja, Riesling hat ja allgemein einen sehr hohen Säureanteil. Das ist ja, es gibt ja einfach so die, bringt einfach die Traube mit sich. Ich finde, der Säureanteil ist in dem okay. Also es gibt bestimmt Riesling, der bedeutend mehr Säure hat. Ich finde, man merkt halt auch durch den Boden bedingt, ich glaube, er ist auch sehr mineralisch. Man merkt so diese mineralische Stufe. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Also. Das kommt bei Ihnen gar nicht, glaube ich. Aber was hier gut passen wird, ist, glaube ich, frisch. Ja, ist auf jeden Fall ein frischer Wein. A wine with moderate acidity. Often used to describe young wines. Ist ja ein Riesling aus dem Jahr, lass mich mal gucken. 13, dachte ich, ne? 13, glaube ich, ja. War das, genau, 2013. Das heißt, der ist jetzt, ich denke, 2013, September abgefüllt werden, Oktober. Das heißt, der ist jetzt so gute 1,5 Jahre in der Flasche. Mhm. Dementsprechend. Ja. Recht gut, ja. Frucht, wie ist denn die Frucht? Also nach wie vor bin ich grüner Apfel. Zitrus wäre dann hier. Zitrus, ja, genau. Also grüner Apfel, das, Zitrone hat Moment, der Apfel ist natürlich keine Zitrusfrucht, aber Zitrone. Das ist schon, ich würde schon sagen, Zitrus. Grapefruit glaube ich auch. Das ist auch so. Es gibt Apple als Aroma. Okay, siehst du? A very common aroma found in white wine. Apple. Ja, grüner Apfel. Zitrus, aber ich finde, Zitrus passt besser als Apfel. Der grüne Apfel ist ja nun auch ein bisschen untypisch, weil der... Findest du? Also ich finde, wenn du so einen grünen Apfel beißt, da hast du auch am Anfang diese Säure. Ja, das stimmt schon. Das ist ein Unterschied zum roten Apfel. Der ist ja meistens so süß und so ein grüner ist ja eher so ein säuerlicher Apfel. Mhm. Und ich finde, das ist... ich finde, das schmeckt halt wie diese Schale. Und, ne, so, wenn du den so schälst, dann würdest du jetzt nur diese Schale davon essen mit so ganz wenig Frucht drunter. Ich finde, der hat auch was von den Limetten. Also ich finde Zitrus viel besser als Apfel. Ich muss jetzt mal hier meine Nase mal reinhalten. Ich finde, schon, der hat was. Ja, was Zitrusartiges, finde ich. Also es ist zwischen grünem Apfel. Aber finde, das geht ins Zitronige rein. Oder sogar Limetten. Also erinnere mich eigentlich sehr stark an Limetten. Aber gut, sagen wir mal grüner Apfel, wenn du das sagst. Du bist also ich glaube, also wird so beschreiben, aber du siehst ja genau, dass dieser Geschmack ja extrem unterschiedlich ist. Darum, ich finde, oder wie man das auch jeder selbst empfindet, das ist auch immer so ein Problem mit diesen Weinbeschreibungen. Ich finde halt, die Leute, die halt so eine Weinbeschreibung geben, das ist auch immer extrem subjektiv. Gell? Natürlich ist das subjektiv, das soll ja subjektiv sein. Nur ich finde es halt sehr hilfreich, ich muss mir diese Infografik unbedingt mal nochmal genauer anschauen und auch vielleicht sogar mir dies besorgen. Das kann man sich ja auch ausdrucken, beziehungsweise ich habe es ja in dem großen Buch, nur das ist zu schwer zu tragen. Also ich finde, das ist hilfreich, wenn man so eine Skala hat. Und dann kann man sich einfach überlegen, passt das jetzt, gerade diese verschiedenen Kategorien jetzt, also inorganisch zum Beispiel, hier gibt es eine Kategorie und da kommt das jetzt mit dem Mineralischen dazu. Ja? Minerality, an undefinable rock-like character to wine with flavors other than fruit. Naja doch, also fruchtig ist er schon, aber mineralisch auch. Ich finde schon, dass er sehr mineralisch ist. Ich glaube, das macht ja auch dieses Spritzige von diesem Wein aus. Und auf der einen Seite dieses Fruchtige durch diese Zitrusfrucht, grüne Apfel, und auf der anderen Seite so ein bisschen ja mineralisch durch Stein geflossen irgendwie. Also so Kiesel oder irgend sowas in der Richtung ist da. Also ich habe jetzt selbst noch nicht am Kiesel geleckt, aber ich stelle mir das vor, dass es so... Ja, das sind ja Vorstellungen. Ja. Es gibt ja auch die... Für Weißwein sogar der Vorschlag ist, das Plastik zu beschreiben. High Acidity White Wine. Das passt jetzt hier nicht, aber niemand isst Plastik. Also das ist ja schon so ein bisschen so die Vorstellung, die man hat. Noch mehr, wenn es dann ölig ist, noch öliger Wein, dann trinkt ja niemand Öl. Also der Vergleich ist einfach gut. Das trifft es auf diesen Wein nicht zu, aber es gibt halt so Weine. Ja. Ja, wie gesagt, also ich finde das hier sehr... sehr, sehr hilfreich, diese Tabelle, um Weine eben zu beschreiben. Ja. Gut, Weine beschreiben ist das eine. Wir haben ja gesagt, es gibt ja auch so Kenndaten, also Restzucker und Säure. Genau. Alkohol. Alkoholgehalt. Wie ist eigentlich der Alkoholgehalt von dir? Der ist relativ typisch, also 11,5% Volumenprozent. Das ist, glaube ich, ab 10 darfst du beim Weißwein haben, gell? Irgendwie. Das ist so, und das geht dann hoch bis 14, ist, glaube ich, so. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Da bin ich jetzt auch nicht Experte genug. Es gibt auf jeden Fall eine Range, in der man sich dann bewegen darf, muss. Und darum gibt es ja auch dann Möglichkeiten, den Wein ja auch vom Alkohol runter zu regulieren. Als Beispiel, wenn du natürlich jetzt die Trauben relativ lang hast hängen lassen. Das heißt, wenn du jetzt eher die Absicht hast, ein Kabinett oder eine höhere Qualitätsstufe zu erreichen, was weiß ich, vielleicht sogar eine Auslese oder eine Beerenauslese oder wie auch immer, dann kriegen die Trauben ja relativ viel Sonne ab und bilden natürlich dazu einen hohen Fruchtzucker. Und wenn du natürlich dann anfängst, das zu verkehren, hast du natürlich durch den hohen Fruchtzucker, durch den Zucker, durch den hohen, hohen Alkoholgehalt. Und da musst du natürlich auch etwas dagegen regeln, sonst kriegst du halt da irgendwie Probleme, das Ganze in diese ganzen Spezifikationen reinzukriegen. Genau. Es kam mir so im Chat die Frage, ob die Schorle ein Spritzer ist. Also Spritzer ist offensichtlich das österreichische Wort okay. für Schorle. Und in Süddeutschland, dachte ich, das wäre auch in Österreich so, gibt es auch noch den Ausdruck Gespritzter. Ich glaube, Gespritzter, das habe ich schon gehört. Würde man sagen, gespritzt. Ja, die sagen gespritzter Apfelsaft. Das ist halt, wenn man da Mineralwasser dazu tut. Und das ist bestimmt auch beim Wein dann möglich. Ich habe jetzt gerade mal die Wikipedia-Seite gemacht bei unter Schorle. Ja, trage am besten mal ein in das. Na, selbstverständlich mache ich das. Und da ist genau auch Schorle, Spritzer, gespritzter ist eine Mischung aus Wein mit Mineralwasser, Wein mit Limonade, Fruchtsaft mit Mineralwasser. Mhm. Also ist sozusagen die Schorle das gleiche wie Spritzer oder Gespritzter. Mhm. Ja. Also Luther beschwert sich, dass man Österreichisch zu wünschen übrig lässt. Ja, da muss ich dran arbeiten. Also Spritzer ist jedenfalls, wie wir jetzt gelernt haben, die Schorle. Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch als Schorle gut schmeckt. Definitiv. Ich denke, das ist ein schöner Schorlewein, aber ich glaube, dafür ist er auch zu schade. Der ist, glaube ich, schon in einem Preissegment, wo du sagen würdest, nicht unbedingt. Na klar, der Pfälzer sagt auch, ein guter Wein gibt eine gute Scholle, ganz klar. Ja. Aber ich denke, das ist eher so ein Wein, der zum Begleiter zum Essen ist, der man halt so als pur genießen kann. Mhm. Ich denke, der ist durch seine doch Fruchtigkeit, Spritzigkeit, ist der auch mehr Sommerwein. Also den könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie vom Kamin zu trinken. Sondern eher so, wenn es jetzt irgendwie Frühling, Sommer ist, dann ist es ein Wein, der, glaube ich, ganz gut passt. Also zu leichteren Gerichten auch, wie, ein Fisch oder eine Pasta. Also ich kann mir so die Kombination ganz gut vorstellen, wenn du halt irgendwie Tagliatelle hast mit Cherrytomaten, ein bisschen Rucola, ein paar Walnüssen drin und einer leichten, vielleicht eine leichte Sahnesoße, das Ganze so ein bisschen mit gut Pfeffer drin und so weiter, dann glaube ich, ist das ein optimaler Begleiter dazu, der da sehr gut zu diesem Essen passen würde. Mhm. Ja. Also oder auch zu Hühnchen oder Pute, also irgendwas, sowas, weißes Fleisch ist, glaube ich, auch ganz, ganz okay dazu. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, diesen Wein zum Steak oder. Nee, das geht nicht. Das würde gar nicht passen. Oder, zu einer Süßspeise zum Beispiel. Mhm. Das würde auch nicht passen. Aber so ein Fisch, glaube ich, ist der wirklich ganz gut. Der hat so ein bisschen, also wir haben ja vorhin Fisch gegessen, deshalb vielleicht auch. Aber irgendwie kommt der mir sehr passend für Fisch vor. Also ist ein... Der mehr noch als für Geflügel. Ich glaube, du assoziierst das jetzt damit, weil wegen der Zitronennote. Das passt ja zum Fisch ja sehr gut. Ja, ja. Also typischerweise. Aber ich denke auch zum Geflügel oder auch zu vegetarischen Gerichten, wie ich schon sagte, irgendwie zu Rucola, Cherrytomaten, das Ganze so ein bisschen mit einer Sahnesoße drin, ist das, glaube ich, auch ganz gut, weil du dann sozusagen zu dem Essen auch so ein Gegengewicht machst, so ein bisschen was Säuriges. Mit Tomaten, Cherrytomaten typischerweise sehr, sehr, sehr süßlich, gutes Fleisch, also bissig. Dann mit diesem Rucola, da kommst du vielleicht eher schon in diese Grasaromen rein, also so die auch so ein bisschen Riesling-typisch wären. Ja? Und ich glaube, da mit den Nudeln und mit der Soße wird es so ein bisschen wieder neutralisiert, dann kommst du wieder auf so einen als harmonischen Wegbegleiter hin. Also das glaube ich schon. Ja, ja, ja, ich glaube auch. Also das ist ja auch eine wichtige Frage. Also wir sind ja jetzt davon aus, wir haben ja jetzt die verschiedenen Fragen gestellt. Wie beschreibt man es? Mit was kombiniert man den Wein? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Jetzt könnten wir eigentlich mal auf die Wein-Apps kommen. Genau. Weil die einem da ja auch helfen. Denn da steht dann auch unter Umständen, mit was man es verbinden kann und so. Man kann sich natürlich auch selbst irgendwelche Sachen eingeben und abspeichern. Hast du den schon gescannt? Den habe ich schon gescannt, ja. Das heißt, das müssten wir jetzt sehen. Also, das können wir schon sehen, ja. Das heißt, wir nutzen beide. Maha hat ja ein iOS-Gerät, ich habe ja ein Android-Gerät. Ja, von daher passt das immer gut, weil die Apps, die wir jetzt hier vorstellen, dann immer geräteübergreifend. Ja, nicht wirklich. Ja und nein. Also für die Weinerkennung, also andersrum. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen aus der Richtung entstanden. Jemand von uns hat einen Wein getrunken und sagte, oh, der war total klasse, jetzt habe ich ihn vergessen zu fotografieren oder abzuspeichern und weiß nicht mehr, wie er genau hieß. Und dann ist es eben in die Vergessenheit geraten. Und wir machen ja schon seit ein paar Jahren gemeinsam so eine Pfalz-Tour. Das heißt, wir fahren sozusagen in die Pfalz, dadurch bedingt, dass ich daherkomme, und gucken uns verschiedene Weingüter an und Essen, Trinken, Kultur, alles, was dazugehört, was halt das schöne Bundesland Rheinland-Pfalz zu bieten hat. Und da danke, dass du mich jetzt zum Ehrenpfälzer gemacht hast. Ja, natürlich. Weil wir daherkommen. Also ich komme nun gar nicht. Ja, ich schon. Ach, das war ein Pluralis Majestatis. Okay. Ja, du bist ja der Sprachmensch. Ja. Ja, und also ich bin nur Wahlpfälzer. genau. Aber für mittlerweile, ja, schon, wenn man jetzt mal hochrechnet, für einige Wochen im Jahr, oder? Ja, also ich bin jetzt schon oft da gewesen. Na gut, also wir können jetzt aus dieser App, hast du den Namen schon genannt? Nee. Ja. Dann sag, Vivino. Vivino, genau. Das ist eine App von einem Franzosen, glaube ich, hergestellt. Den Link kann man auch schon, den wird man in die Shownotes reintun. Und diese App ermöglicht sozusagen das Weinetikett abzufotografieren und das sozusagen in so eine Art Timeline reinzumachen. Das bedeutet, also wenn du jetzt da jetzt, wenn ich jetzt dir folge, du bist ja Maha in Vinvino, dann sehe ich zum Beispiel, was der als letztes getrunken, also beziehungsweise bewertet hat. Das heißt, du hast jetzt ein Foto mit deinem Gerät gemacht und dann erscheint sozusagen in dieser App das Etikett und gibt halt die ganzen Daten des Weines, also steht jetzt irgendwie das Weingut, Josef Körr, dann der Wein ist halt Riesling trocken vom Anbaugebiet Reiterpfad. Oder auf einer Lage, Reiterpfad 2013 und halt eine Bewertung. Und dann kannst du natürlich eine Sternebewertung geben von 1 bis 5 Sternen plus noch sozusagen noch einen Text dazu schreiben. Mhm. Und ich sehe, du bist, glaube ich, der Erste, der diesen Wein eingescannt hat. Von diesem Jahrgang, ja. Von diesem Jahrgang. Es gibt aber schon ohne Jahrgang einen Guvo. Mhm. Und der schreibt sehr schöne Säure, wunderbarer Riesling, der hat keinen Jahrgang angegeben, das könnte der gleiche sein. Und von 2011 hat jemand bewertet, aber ohne was dazu zu schreiben. Der schreibt nur 2,0. Also eine relativ schlechte Bewertung. Also der Guvo sagt 3,3, ich habe jetzt sogar 4,0 gegeben. Also das ist halt ganz schön, weil man da eben Vergleichspunkte hat und bei bekannteren Weinen gibt es da auch schon richtig viele Bewertungen. Genau. Und jetzt selbst bei dem, das ist ja jetzt auch nicht so der bekannteste, gibt es ja einige und da kann man sich dann schon entlanghangeln. Da gibt es dann eben auch möglicherweise noch mehr Angaben, Food Pairing zum Beispiel, auch steht hier auch. Es sind hier Food Pairings gemacht worden von dem 2011er. Mhm. Pork, also Schweinefleisch, Rich Fish, ja, Rich Fish, das glaube ich, trifft es auch gut. Also ich glaube, der ist gerade für etwas fetteren Fisch gut geeignet. Spicy Food würde ich nicht sagen, Sweet Desserts würde ich auch nicht sagen, Vegetarian and Poultry, also Geflügel. Ja. But Vegetarian würde ich schon sagen, also mein Beispiel mit diesem Tagliatelle, ja, was ich gesagt habe, Ja, gut, okay, ja, klar. Aber Sweet Desserts finde ich nicht gut. Nee. Also zu süßen Nachspeisen würde ich die nicht trinken wollen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel ein Tiramisu zu essen und diesen Wein dazu zu trinken. Das würde, glaube ich, gar nicht passen. Nee. Ja, wir haben noch eine andere App. Ja, lass mich mal noch zwei Punkte. Also sag noch da was. Ja, genau. Das Schöne ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt den Wein getrunken habe und der ist noch nicht erfasst worden von dieser App, man kann ihn auch selbst erfassen oder er wird dann sozusagen für dich erfasst. Da geht es in eine Queue rein. Das heißt, wir sind ja Premium-User sozusagen dieser App, haben da die erweiterten Funktionen gekauft. Das heißt, du wirst dann priorisiert behandelt. Das heißt, wenn du jetzt ein Weinetikett abscannst, was er noch nicht gefunden hat, wird sozusagen die Erfassung für dich dann einfach schneller gemacht. Da hast du dann gleich die Informationen. Dann, ich glaube, das heißt Pro-User, die Premium-User nochmal extra. Ah, okay, genau. Verschiedene Stufen. Okay. Da bei Premium kannst du dir dann auch noch Empfehlungen geben lassen und so, das brauchen wir halt brauchen nicht. Brauchen wir nicht, genau. Und deshalb sind wir nur Pro-User. Und das Schöne ist auch, wenn du dann durch so einen Wein scrollst, dann siehst du auch dann die Bewertung des Weinguts. Das ist auch mal ein ganz guter Indikator zu sehen, von diesem Weingut, was macht der denn noch? Hat er viele gute Weine oder hat er vielleicht nur ein paar Hidden Champions, die sehr gut sind? Da kann man auch ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, wie dieses Weingut ist und was für Produkte der noch so bietet. Und man sieht jetzt zum Beispiel bei dem Josef Kör, da ist jetzt, hat irgendwie 10 Weine wurden insgesamt von ihm getestet oder bewertet hier in dieser App und mit so einer Durchschnittsbewertung von 3,4. Das ist, glaube ich, okay. Das ist jetzt kein, muss man dazu sagen, kein riesengroßes Weingut. Das ist ein kleines Weingut in Rupertsberg. Das ist jetzt also, wie gesagt, kein High Class, sondern es ist eher so ein, würde ich sagen, so ein, also für mich ist es eigentlich so ein Hidden Champion. Ich finde, er macht ordentliche Qualität zu einem wirklich vernünftigen Preis. Und gut, wie das Weingut jetzt gestaltet ist mit dem Restaurant da drin, modernes, das ist vielleicht nicht jedem seins, aber ich finde, wenn man sich jetzt auf seine Weine konzentriert, gerade so auf die trockenen Riesling-Geschichten, da macht er eigentlich einen ganz guten Eindruck. Das Weingut ist wirklich, also der hat so ein bisschen auf modern gesetzt, ja. Und es ist schwierig. Also die Ferienhäuser da oben sind ganz nett. Da unten die Weinstube ist wirklich schon sehr out of space, würde ich sagen. Ist ja, sehr so modern. So ein bisschen wie so ein Raumschiff. Aber naja, das passt. Weißt du, es waren ja viele Fruchtfliegen da. Gut, das ist halt im Sommer so, kann man nicht ändern. Aber weißt du, wenn du in so einer alten Weinstube mit Holz sitzt, dann fällt die Fruchtfliege nicht auf. Wenn du aber so gebürsteten Stahl und Beton hast, dann passt das nicht. Das sieht dann zu steril aus. Da darf eigentlich nichts sein. Da darf dann keine Fruchtfliege sein. Genau, sein. Ja. Das fand ich schon. Also wie gesagt, uns beiden hat das Weingut jetzt nicht so von der Präsentation gefallen, aber der Wein ist schon wirklich gut, also der kann was, das kann man nicht anders sagen. Das ist jetzt, glaube ich, Preisklasse irgendwie 8-9 Euro die Flasche. Das kommt auch noch dazu, oft findet man hier in Vivino auch Preise. Genau. Zwar besonders bei den häufig bekannteren und häufig getrunkenen Weinen, da sind immer Preise dabei und dann ist natürlich interessant, man sitzt zum Beispiel im Restaurant, der Wein wird einem für, weiß ich nicht, 38 Euro verkauft. Man guckt in der Warenbank da und stellt fest, im Einkauf 9 Euro oder so. Dann sagt man sich, gut, okay, da haben wir einen Einblick in die Gewinnspanne. Ja gut, das ist ja, wie sag ich, eine Gastronomie ja völlig normal, dass du irgendwie 400% hast. Ist ja okay. Muss ja auch sein, wenn mal ein Wein korkt, genau. Der muss ja mit, das kann ja dann nicht sein, wenn zwei Weine korken, dass der Kneipier dann plötzlich Insolvenz anmelden. Oder draufzahlen, sozusagen. Das kann nicht sein. Also von daher ist das schon, wo man schon krasse Sachen erlebt. Du erinnerst dich bei unserem Ganzessen. Ja. Der Wein schmeckte wie 1,30. Ja. Er kostete 1,30. Ja. Und war, na gut, der war im Menü enthalten. Von daher wissen wir nicht, welcher Anteil da ist. Aber das fand ich schon sehr krass. Also das ist ganz, ich finde es auch ganz interessant, mal zu sehen, auch für wie viel Euro die Leute einkaufen. Man merkt dann auch so, okay, wenn man jetzt beim Winzer kauft, was es dann kostet, was es unter Umständen kostet über die Vertriebsschienen, sei es jetzt im Einzelhandel oder in den verschiedenen Weinkantoren und Lokale und Geschäften. Das ist ganz gut mal zu sehen, okay, wie ist auch die Preisspanne? Auch die Preisspanne abhängig vom Jahrgang. Es gibt natürlich dann Weinjahrgänge. Das schwankt sehr. Sehr stark. Hätte ich auch nicht gedacht. Dass es dann ein Weinjahr gibt, das wohl der Wein dann wirklich exzellent war und dementsprechend auch ein sehr, sehr guter Preis sich entwickelt hat. Es ist mehr abhängig von der Menge, von der Produktionsmenge, glaube ich. Ich glaube auch nicht nur davon, sondern auch ein Wein kann sich auch über Jahre entwickeln. Das heißt, der kann zum Beispiel nach 2-3 Jahren in der Qualität nochmal zugenommen haben und dadurch ist halt auch die Nachfrage dann dieses Weines, der jetzt schon 2 Jahre liegt oder schon potenziell 2 Jahre lang getrunken wurde, ist natürlich dann eine ganz andere, als wenn er natürlich dann sofort auf dem Markt verfügbar ist. Also ja, klar. Naja, was ich halt auch also als interessanten Aspekt finde, ist, dass, naja, für einen guten Wein kann man auch schon mal Geld ausgeben, finde ich. Also man muss nicht immer alles ganz billig haben, denn ich meine, Alkohol ist auch immer ein Angriff auf die Gesundheit, das muss man eh mit Maßen trinken. Korrekt. Und wenn man schon seine Gesundheit ruiniert, dann soll es wenigstens auch Geld kosten. Ja, ja, weil sonst ist es doch sinnlos. Das Leben ist einfach zu kurz, schlechten Wein zu trinken. Ja? Genau, das ist lohnt sich nicht. Noch was zu Vivino. Ja. Ich finde, es sind noch zwei Aspekte, die du noch nicht so genannt hast. Einen hast du ein bisschen genannt. Man kann halt sehen, was seine Freunde gerade für Wein trinken, genau, und sich daran inspirieren lassen. Ich folge jetzt auch nicht so vielen Leuten, sodass, also ich folge nur, oh doch, 26 immerhin. Na gut, nicht so viel wie auf Twitter. Und da kriegt man dann schon noch ganz gute Anregungen. Und dann ist auch noch ein Feature, was vielleicht gar nicht so richtig wichtig ist, was ich aber interessant finde, ich kann auch auflisten, welche Weine ich getrunken habe und habe hier sozusagen so ein lückenloses, so einen lückenlosen Rückblick auf die Weine, die ich getrunken habe. Das ist schon interessant, weil man sich dann erinnert und dann denkt, Mensch, da war doch irgendwie was, und dann kann man das nachgucken und findet dann eben die Weine wieder. Finde ich sehr angenehm. Also das ist ein richtiges Killer-Feature, obwohl das ja nun ganz gering ist. Man könnte sich auch die Weine selber aufschreiben, genau, aber so habe ich das hier. Was ich noch ganz gut finde, das ist wieder auch ein Killer-Feature für mich, ich finde diesen Wunschzettel-Funktion ganz cool. Also, hast du gar nicht genutzt? Hast du gar nicht genutzt? Also zum Beispiel in meiner Timeline sehe ich so ein paar Leute, die halt wohl einen sehr ähnlichen Geschmack haben wie ich, und die haben wohl irgendeinen Wein gefunden, der ich noch nicht kenne, oder ein Weingut. Und dann haben den sehr, also für mich sehr interessant umschrieben, oder vielleicht sogar mehrere Leute. Und sage ich, komm, also du kennst die Region, du kennst das Dorf, aber du kennst dieses Weingut nicht. Da musst du einfach mal hin, oder das musst du dir mal angucken. Ja, gut, klar. Und dann mache ich mir das auf die Wunschliste. Und dann weiß ich, okay, wenn ich das nächste Mal da bin oder in der Nähe bin, dann gucke ich da mal rein. Oder nutze es einfach mal, um gezielter mal hinzufahren und zu gucken, okay, was haben die denn noch so? Oder probiere einfach mal die Weine, die ich da sozusagen hier habe, vorbeiscrollen sehen, einfach mal direkt aus. Also das ist für mich auch ein super Feature, was ich sehr häufig nutze. Wie mache ich das? Ich bin jetzt auf dem Wein. Wo steht also du siehst zum Beispiel, bei mir ist es hier auf meinem Android-Gerät, ist es unten, gibt so Gefällt mir, Kommentare, und rechts gibt es so Wunschzettel. Guck mal, das siehst du? Guck mal hier, bei mir gibt es dann rechts so den Wunschzettel. Ach so, da muss ich jetzt auf einen von dir gehen. Genau, da musst du auf einen aus deiner Timeline gehen sozusagen. Ja. Und dann gibt es dann unten sozusagen diesen Wunschzettel. Okay, dann gucke ich mal. Also nehme ich mal jetzt mal den spanischen, den du hast. Ach so, schwach. Ne, den brauchen wir nicht unter Wunschzettel. Der war nicht gut, nicht zu empfehlen. Gut, dann nehme ich mal hier. Nee, zum Beispiel Holy Moly habe ich doch irgendwie bewertet, oder? Ja, den habe ich ja schon. Also, ich wollte jetzt auf einen, nehmen wir mal hier Cuvée Rot aus der Pfalz, okay. Und dann gehe ich nach unten, sagst du, und da gibt es irgendwo diese Bookmark-Funktion. Add to my wines, das muss es vielleicht sein. Nee, ich glaube nicht. Das gibt's auch. Add to Wishlist, gibt es sowas bei dir? Add Personal Note? Nee. Report incorrect data. Nee. Und dann add to my wines. Okay. Also mir gibt es noch irgendwie noch Wishlist. Das war's noch, weil du gerade sagtest, sehr interessant zu sehen, was man getrunken hat. Doch, das muss das sein, denn das kommt ja dann nicht in meine Timeline, sondern das ist dann irgendwo, wo ich dann nochmal ja, muss ich dann schauen. Bei mir siehst du dann auf meinem Profil, wenn ich auf meine Weine gehe, sehe ich dann oben meine Wishlist. Der zweite Punkt wird oben. Ah, ja. Und dann kann ich dann direkt das von da aus auswählen. Was ich noch sehr gut finde, ist, das Feature ist so ein bisschen das... Ach, die Wishlist habe ich auch. Da muss es irgendwo den Punkt geben, Add to Wishlist. Ja. Ich werde das nochmal in Ruhe anschauen. Aber das ist ein interessantes Feature. Das hatte ich noch gar nicht entdeckt. Das lohnt sich doch zum Podcast. Da gibt es noch so, also was ich noch sehr gut finde, ist erstmal A, was du selbst getrunken hast, ist natürlich super. Und das du, ist wirklich, du das siehst auch genau, was du halt so an Weingruppierungen getrunken hast. Ja? Also, völlig übersehen, natürlich. Das ist direkt hier unter dem Dings, kann ich gehen. Genau, ja. Ja. Und dann sieht man halt bei mir halt ganz klar, bei mir ist halt mit 35% halt irgendwie German Riesling. Ja, diese Statistik finde ich auch sehr, sehr interessant. Und sehr interessant. Das merkt man halt, klar, ich bin halt, ich trinke halt gerne Riesling, ich würde schon sagen, ich bin ein Kind des Rieslings. Und da ist es halt sehr interessant zu sehen, okay, dass wenn ich halt Wein trinke oder mir ist nach Wein lüste, dass ich dann doch gerne zum Riesling greife, weil das einfach so meine... Jetzt kann ich mal die Frage stellen, wie gut kennst du mich? Was ist bei mir? Müller-Thurgau, würde ich sagen, oder? Oder nein? Ach, Müller-Thurgau. Na, Quatsch. Oh. Du bist Muscatella. Ja. Ist aber nicht... Nicht deins? Ganz richtig. Dann, was kann das bei dir denn noch sein? Was wird denn das bei dir sein? Du bist Muscatella-Fan? Gewürztraminer? Ja, Gewürztraminer ist auf Platz 2. Platz 1 ist auch der Riesling. Wie kommt das nun? Preise 22% Riesling und dann, aber kurz darauf, ich glaube ebenfalls 20%, ich habe es jetzt schon wieder ausgemacht, 20% ist dann tatsächlich der Gewürztraminer. Ja, aber Muscatella, wie viel hast du Muscatella? Bist du auch so ein Muscatella-Fan? Ja, trinke ich gerne, ist aber hier in der Statistik nicht drin. Das ist unter verschiedene deutsche Weine da am Ende. Also da ist offenbar das doch nicht so, wie man manchmal glaubt. Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass du so viel Riesling trinkst, weil du auch viel Wein mit mir trinkst. Ja, daran wird es liegen. Das ist dann der Einfluss, ja. Ja. Ja, schön. Gut, dann kommen wir auf die andere App. Genau. Das kam vielleicht ein bisschen davon geschuldet, da wir ja einmal im Jahr so eine Pfalztour machen, wie wir schon eingangs erwähnt haben. Das heißt, wir fahren durch die Pfalz und entdecken sozusagen neue Weine, neue Weingüter, Kultur, Landleute, Essen, Trinken, alles, was so die Pfalz zu bieten hat. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass man, wenn man zu einem Weingut fährt und da probiert und testet und sich inspirieren lässt, man doch dann die ein oder andere Flasche gerne mitnehmen möchte. Ja. Und irgendwann ist halt das Resultat, dass man halt den Keller oder die Kammer vollstehen hat und gar nicht mehr weiß, was man eigentlich alles gekauft hätte nach einem halben Jahr. Oder vor allem, was überhaupt noch da ist. Kann mir nicht passieren. Und dementsprechend möchte man so ein bisschen eine Übersicht haben. Jetzt kann man natürlich anfangen irgendwie mit Excel-Tabelle oder was weiß ich, eine Datenbank sich da stricken oder. Aber warum soll man sich dann die Arbeit machen? Es gibt ja die passenden Tools schon dafür. Genau. Ja, und genauso ist mir gegangen. Ich habe ja auch noch einen Weinkeller, also einen richtigen. Also nicht nur meinen Fahrradkeller in Berlin, sondern ich habe auch noch einen richtigen Weinkeller in Bamberg. Und da habe ich natürlich entsprechend auch die Möglichkeit, genügend Wein zu lagern. Da ist Platz für 500 Flaschen. Und ich habe da auch 300, glaube ich. Und da verliert man natürlich schnell den Überblick. Das habe ich mir frühzeitig halt schon gedacht, ich muss das irgendwie erfassen. Und hatte dann auf meinem Nexus 7 die App, die du auch nutzt, den Kellermeister. Genau. Dann erzähl mal was vom Kellermeister. Ja. Ich benutze die inzwischen nicht mehr. Ich erzähle dann, was ich inzwischen benutze. Aber mit dem Kellermeister habe ich angefangen. Genau, der Kellermeister ist im Prinzip eine App auf Android-Geräten, die es ermöglicht, sozusagen seinen Weinkeller zu verwalten. Das heißt, so ein paar Features, die man einfach braucht, sind da schon integriert. Wie zum Beispiel, du scannst ein Etikett ab, du kannst irgendwie eintragen, was für eine Art Wein es ist, von welchem Weingut, von welchem Jahr und natürlich ganz wichtig auch den Lagerort. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ein Hauslager hast und ein Kellerlager, so wie ich das habe, kannst du halt sagen, pass auf, ich habe jetzt irgendwie den 6er Karton an Wein gekauft und der steht zum Beispiel bei mir im Hauslager, also irgendwie zum schnellen Verzehr. Und die anderen 12 Kartons Weine habe ich in den Keller gestellt und habe unter Umständen auch ein Regal, was nummeriert ist oder ein anderes Lagerungssystem. Und dann kannst du sozusagen das abscannen und dann eintragen und kannst halt dann auch verwalten, wenn du eine Flasche entnimmst, dann tragst du einfach in der App ein, so eine ist rausgenommen, dann hast du jetzt nur noch irgendwie statt 24 nur 23 im Einsatz. Und das ist echt ideal gemacht. Und bietet halt so die Fälle, die du auch in so einer Excel-Tabelle machen würdest. Welches Weingut, welches Jahr, von wo, wie viel Prozent Alkohol hat der, wie viel Restsüße und so weiter. Als Daten, wie du den hast, die kannst du natürlich damit eintragen. Und auch, was du damals auch für den Wein bezahlt hast, ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Feature. Mhm. Einfach mal zu sehen, als was hat der Wein denn an dem Tag gekostet, wo du den gekauft hast. Ja, genau. Und kannst halt damit deinen Bestand verwalten. Das Schöne ist, bei dieser App, du kannst halt das Ganze auch irgendwie exportieren als oder importieren mit CSV. Du kannst halt die Weine relativ schnell erfassen per Barcode. Also gerade bei den großen Weingütern oder bei den bekannten Weingütern ist es eigentlich fast alles für dich schon vorausgefüllt. Das heißt, du hängst im Prinzip, scannst das Etikett ab oder den Barcode und dann steht dann halt drin schon genau von dem Wein alles, was du eigentlich eintragen willst. Tragst nur noch ein, wie viel Stück du hast und wo die lagern, dann bist du eigentlich relativ schnell durch. Und das ist halt relativ komfortabel und geht halt schnell. Es darf halt keine Arbeit machen. Mhm. Und sowas zu machen. Wenn du halt gerade größere Bestände hast, dann brauchst du irgendwas zur Verwaltung, sonst gehst du kaputt. Mhm. Naja, klar. Also das ist schon, das muss man schon machen. Also wie gesagt, du benutzt Kellermeister. Genau. Kellermeister minus, also heißt irgendwie für Wein und Ordnung. Werden wir auch in den Shownotes verlinken. Ist, soweit ich weiß, glaube ich, sogar noch kostenlos. Ich glaube, es war kostenlos. Ich glaube, es gibt gibt's mittlerweile In-App-Purchases. Ich kann es ja gar nicht sagen. Ich muss mal auf die Google Play Seite. Nee, ist noch kostenlos, tatsächlich. Ist meiner Meinung nach, als ich damals getestet habe, ist das die beste gewesen. Ich habe auch seitdem nichts anderes mehr probiert und bin bei der hängen geblieben. Also es gibt da noch ganz viel andere Apps. Keine Ahnung, gibt es irgendwie Wine Secretary heißt die eine. Die bietet auch In-App-Purchases an und irgendwie Wein, mein Keller, jetzt gibt es auch ganz viele, aber ich habe, wie gesagt, die Kellermeister von schon langem Einsatz. Ist bestimmt keine hübsche App, also es gibt bestimmt schönere Apps, aber die ist wirklich sehr, sehr funktional und dementsprechend finde ich die einfach super. Ja, gibt's. Also es gibt schönere. Ja, es gibt definitiv. Also ich benutze ja seit einiger Zeit dann Vinocell heißt sie jetzt. Sie hieß mal Vinocella und davor hieß sie noch anders. Das habe ich völlig vergessen. Also sie hatte noch mal einen ganz anderen Namen. Den man dann abgelegt hat, weil das irgendwie zu exotisch klang und man konnte nicht erkennen, dass es um Wein ging. Und dann hatten sie halt Vinocella und dann Vinocell. Also wir verlinken das auch. Und die ist schon sehr, sehr flexibel, auch sehr, sehr schön. Inzwischen kann man 3 Fotos pro Wein auch mit ablegen, also zum Beispiel Vorderseite, Rückseite und dann vielleicht noch die... Ja, also Vinocella. Vinocella ist das, was ich also jetzt benutze. Und das ist einfach also wirklich super. Man kann auch tolle Tabellen da rausholen. Man kann das als CSV rausholen. Man kann das als Excel, was auch immer, da rausholen. Das ist auch sehr interessant. Man kann das auch wieder reintun, also unabhängig bearbeiten und wieder reinstecken. Also das ist schon eine sehr gute App, also kann ich sehr empfehlen. Gibt es aber, glaube ich, nur für iOS-Geräte und auch für Mac OS X. Genau, und das Schöne ist ja, die haben seit die, glaube ich, das letzte Update rausgebracht haben, oder vor 2 Updates, kannst du auch deine Weine über eine Webinterface verwalten. Ja, genau. Das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn du jetzt gerade so Massenerfassung machen willst oder machen musst, dass das nicht alles auf deinem Keyboard von deinem Tablet oder von deinem iOS-Device, also von deinem iPhone machst, sondern du kannst es halt dann relativ bequem dann auch über die Webschnittstelle machen. Ja, also das ist schon sehr praktisch. Und man kann eben auch Massenänderungen tatsächlich machen. Also mir ist es passiert am Anfang, ich hatte bei Winery immer eingegeben, also tatsächlich die Lage. Das soll man da auch eingeben, das ist schon richtig. Nur man soll da auch, und das war mir nicht klar, ich habe das bei Beispielen gesehen, man soll in die Zeile Winery auch eingeben, wie das Weingut heißt. Und das hatte ich nicht gemacht. Deshalb konnte ich nicht so leicht nach Weingütern suchen, was aber nützlich ist. Ja. Ich konnte das dann nur über diese, es gibt noch so eine detaillierte Suche, mit der man da sehr schön auch suchen kann. Aber mit der einfachen Suche fand ich halt die Weingüter nicht. Und da habe ich halt festgestellt, dass man in diese erste Zeile nicht nur die Lage einträgt, sondern natürlich mal das Weingut auch. Aber das heißt natürlich, das war nicht ursprünglich ersichtlich aus der Beschreibung des Feldes. Ja, und jetzt hatte ich aber schon so viele Weine drin. Das war natürlich total lästig. Ja, aber ich habe es dann eben exportiert, habe dann mit Regular Expressions das sofort, das war ja dann gar kein Problem, genau, geändert, wieder zurück importiert und alles war schön. Das fand ich, das hat mich sehr überzeugt davon. Ist auch ein Franzose, der das Ganze publiziert. Ja, das ist echt irgendwie interessant, dass da wohl dieser Wein-App-Markt wohl aus Frankreich bis dato, befeuert wird. Also Vinvino ist aus Frankreich, dieses Vino Cell, wie es jetzt heißt. Mhm. Und nur der Kellermeister ist, glaube ich, ein Deutscher sogar, der das... Ja, wenn das Kellermeister heißt, klingt das wie, als wäre es deutsch. Naja, vielleicht kann es auch wieder eins der schönen eingedeutschten amerikanischen Wörter sein. Gell? Die sind ja momentan da auch sehr, sehr scharf drauf. Da. Kindergarten. Oder Kindergarten so. Und Co. Naja gut, aber es ist, was habe ich letztens gehört, was auch wieder ein deutsches Wort ist, wieder im amerikanischen Sprachgebrauch war. Ich habe irgendeine Serie geguckt und dann sprachen die da irgendwie ein Wort... Ich sage, huch, was ist jetzt los? Dann habe ich das mal gegoogelt und dann kam es irgendwie, dann gab es einen Artikel in der New York Times, wo irgendeine, auch glaube ich, eine Autorin geschrieben hat, so verschiedene Wörter, die nach und nach in den amerikanischen Sprachgebrauch jetzt aufgenommen waren. Da war halt gerade das irgendwie jetzt mit dabei gewesen. Mhm. Und, ja, kann man sich gut vorstellen. Ja, das ist irgendwie so, dass das Schöne ist bei dem Vino Cellar oder Vino Cell, dass auch teilweise schon die Etiketten mit drin sind. Also die Datenbank an Etiketten ist halt auch riesig, gell? Mhm. Plus, was bieten die noch an, dass du sozusagen auch Empfehlungen hast, was du denn noch an Weinen trinken könntest. Ne? Ja, gibt's das machen die ja alle. Sind ja. Für diesen Empfehlungsmodus gibt es ja immer wieder. So auf dem Schrecken mit dem Stream brauche ich noch ein Stück Wein. Ja, damit kann ich aushelfen. Das sollte kein Thema sein. Guck mal, da hast du mich. Also Vino Cellar ist schon auch eine wirklich tolle App. Also die ist kostenpflichtig? Weißt die ist kostenpflichtig. Ach, ich weiß nicht, was sie kostet. Also sie war günstig. Also ich habe ohne zu zögern geklickt. Ich habe mir nicht die Version fürs Desktop besorgt, weil ich das nicht so brauche. Da kann ich eben auch exportieren. Ja. Die war, glaube ich, teurer, aber müsste man jetzt schnell nachgucken. Ich habe es gesehen, hier im App Store kostet die 9,99. Das ist, glaube ich, vollkommen okay. Ja. Ja. Letzte Aktualisierung am 16.04. Also da passiert auch was. Scheinbar kommen da noch neue Features und Sachen mit dazu. Ja, für meine Kellerverwaltung super. Ich kann auch direkt schon, wenn ich einkaufe, gebe ich das immer direkt schon ein, damit ich nicht groß das hinterher auf einem großen Berg habe, dann geht das immer ganz schnell und dann hat man schon. Und wichtig für mich ist halt, ich habe ja verschiedene Wohnsitze und da ist natürlich immer schon wichtig, dass ich weiß, welcher Wein wo ist, denn sonst denkst du, Mensch, ich hatte doch diesen tollen Wein, und findet den nicht, räumt da alles rum und dann stellt sich heraus, der ist am anderen Standort. Ja. Also das ist schon mal ganz gut. Also ich habe die verschiedenen Standorte, dann ob es wie bei dir eben, ob es im Keller ist oder oben in der Wohnung und dann weiß ich also immer schon gleich, wo ich die Sachen finde. Und was natürlich ein bisschen lästig ist, man muss natürlich dann auch die Weine ausbuchen. Und das mache ich nicht so richtig gut. Aber das ist auch teilweise, finde ich, sehr wichtig, weil erinnert dich ja auch daran, welche Weine jetzt getrunken werden müssen. Also es gibt ja für Weine, gibt es ja Weine, die sind sehr gut lagerfähig, gibt es Weine, die sind nicht so gut lagerfähig. Dann gibt es solche Weine, keine Ahnung, Jahrgang 2011 oder so, die bei unter Umständen bei verschiedenen Wein oder Weingütern, die sind halt irgendwie dann nur 3-4 Jahre lagerfähig. Die sagen halt, guck mal hier, in deinem Keller gibt es genau von diesem Wein 5 Stück. Brauch die mal als nächstes auf, bevor du jetzt dann fängst an, eine frische Reserve anzugehen. Genau. Und das finde ich auch ganz gut, weil du sozusagen nicht das Problem hast, dass du Weine überlagerst und dass die halt genau diesen Effekt haben, dass die dann halt mit den Jahren einfach anfangen abzubauen. Es gibt ja Weine, die bauen auf über die Jahre. Es kommt auf ganz, ganz viele Faktoren drauf an. Ich glaube, wenn wir über die sprechen würden, wird man mal eine separate Sendung machen müssen. Mhm. Aber es gibt halt Eigenschaften, chemische Prozesse, Einflüsse, die sozusagen das ja, befördern, dass Weine besser werden über die, mhm, über die Zeit. Aber genauso gibt es halt die gleichen Effekte, die halt genau das Umgekehrte herbeiführen. Das heißt, ja, die einfach dann den Wein einfach abbauen lassen. Und dann sollte, ja, man natürlich den Wein konsumieren, bevor dieser Zustand eingetroffen ist, dass der Wein einfach nach Lasch schmeckt oder nach Essig oder noch sonst irgendwas. Ja, man weiß es halt vorher nicht. Das ist schon auch manchmal, also ich habe eigentlich das auch so gehandhabt, dass ich oftmals auch so eine Flasche mal aufbewahrt habe von einem Wein. Ja. Und da kann man auch ganz erstaunliche Resultate erzielen. Also ich habe wirklich auch mal liegen gelassene Weine, auch manchmal unabsichtlich liegen gelassene Weine, die anschließend viel besser schmecken als vorher. Definitiv, ja. Also es kann halt besser und schlechter werden. Mhm. Das ist halt immer das, die Gefahr. Und also ich glaube, es kann wirklich nicht so viel passieren. Gut, es hängt natürlich vom Wein ab, klar. Also wenn die Weine ein bisschen Zucker enthalten, dann sind sie halt haltbarer. Rotweine sowieso. Genau. Die haben mehr Alkohol. Und das ist, also wichtig ist halt, dass die Weine bei konstanter Temperatur gelagert werden. Also genau. Temperaturschwankungen können die irgendwie nicht gut ab. Wollen die nicht, ne. Und ich habe halt da diesen Weinkeller, da sind halt konstant 10, 11 Grad, so zwischen 10 und 11 Grad, Sommers wie Winters, das ist immer so ganz schön. Da ist, da halten die Weine dann auch ewig. Aber selbst wenn ich sie in der Küche bei mir liegen habe, weil halt auch in der Küche, ich beheize halt die Küche nicht, weil ich denke, wenn gekocht wird, wird es warm genug und sonst hat man sich in der Küche auch nicht groß aufzuhalten. Und dadurch sind die natürlich da auch mit relativ konstanter Temperatur und auch nicht zu warm. Also ich denke, dass also das sind auch noch keine Weine schlecht geworden. Gut, die liegen natürlich alle nicht so lange in der Küche, aber immerhin auch das funktioniert. Also man muss da, glaube ich, gar nicht sich so Schwierigkeiten machen. Also dass ich mir jetzt da so einen Weinschrank da hinstelle ins Wohnzimmer oder so. Also so weit ist es noch nicht. Ja gut, wie du schon sagtest, es kann, muss aber nicht. Ich habe natürlich auch schon Weine erlebt, die einfach schon ein Jahr über dem empfohlenen Trinkdatum waren. Und dann hast du zum Beispiel gemerkt, bei Weißwein, die schmecken dann einfach sehr lasch. Also es sind viele Aromen, ja, des Weines sind dann einfach dann nicht mehr vorhanden. Kommt drauf an, was für eine Verschlussart die verschlossen waren. Da wissen wir jetzt ja auch schon eine Menge drüber. Genau, da müssen wir mal eine separate Folge machen über Verschlüsse und Etikettierung von Wein. Dann, dass zum Beispiel dann irgendwann der, weil der Korken nicht regelmäßig gedreht wurde, dass also nur die eine Stelle des Korken befeuchtet wurde und die andere ist oben sozusagen ausgetrocknet. Und dann hat der Wein halt einfach zu viel Luft gezogen und hat dann einfach in Kombination einfach so viel Essig entwickelt, dass er halt auch nichts mehr geschmeckt hat. Ja, aber wenn man sie vernünftig lagert, kann das eigentlich nicht passieren. Also in meinem Weinkeller liegen die alle so, dass der Korken immer voll befeuchtet ist. Wobei ich mir immer denke, bei den Plastikkorken ist das vielleicht gar nicht gut. Nee, naja, ja und nein. Also diese Plastik- oder Kunststoffkorken hat ja auch, gut, wenn wir jetzt damit anfangen, dann können, ja, wir, echt, können wir ewig, das müssen wir verschieben. Müssen wir separate Folge machen. Wir machen eine separate Folge über Korken. Genau, über Verschlussarten im Wein. Verschlussarten, genau. Genau, weil das ist, wenn wir jetzt damit anfangen, da können wir zwei Tage reden. Mhm. Kann man übrigens auch bei Vino Seller eintragen, welchen Verschluss er hat. Da kann ich dann mal raussuchen. Ich habe noch welche mit Glaskorken. Geht das bei Kellermeister? Ich weiß gar nicht. Du also kann ich dann filtern, ja, okay, nach der Verschlussart, das geht schon. Bei Kellermeister kannst du auch separate Felder anlegen, sozusagen Custom Fields. Ja. Vielleicht macht das Sinn, ja, das mit einzutragen, was für eine Verschlussart. Ja, finde ich schon wichtig, vor allen Dingen, weil ja auch die Glaskorken auch Silikonummantelung enthalten, wo dann auch möglicherweise Weichmacher drin sind. Also ich halte das mit den Korken, also müssen wir drüber sprechen. Ja, das müssen wir diskutieren. Schon auf der To-Do-Liste. Genau, sehr gut. Was haben wir heute noch auf der To-Do-Liste? Ich gucke gerade mal, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, gell? Das ist ja unglaublich. Naja, was heißt unglaublich? Das gehört schon dazu. Ja, aber ist na gut. Das ist die Arbeit, dann der Genuss. Genau, richtig. Aber zum Genuss krass können wir auch beides verbinden. Ja. Arbeiten und genießen. Ja. Es gibt zum Beispiel, was ich noch habe, es gab jetzt gerade die Tage eine Arte-Dokumentation. Genau. Die fand ich auch, also ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt, als du mir den Link geschickt hast, kurz mal angeklickt und das scheint wirklich sehr interessant zu sein. Arte macht momentan so eine Serie, die nennt sich Deutschlands Traumstraßen. Da denkt man sich so, also Straßen klingt erstmal nicht so nach dem, was so für Pfalz und Wein dastehen soll. Aber die haben sozusagen die deutsche Weinstraße, die auch in der Pfalz natürlich ist. Natürlich, wo sonst? Wo sonst, genau. Einfach mal begleitet oder verfolgt. Und halt erzählen halt so ein bisschen was über die Pfalz und über die Landschaft und alles, was dazugehört. Und also, wie gesagt, seit der Römerzeit wird ja in der Pfalz irgendwie Weinbau gemacht. Dann gehen die halt auf die verschiedenen Stationen drauf ein. Und ja, bis hin zu Bad Dürkheim, größtes Weinfest der Welt, größtes Weinfass der Welt, was da auch steht. Und das geht, glaube ich, wie lange geht denn die Folge? Die geht irgendwie 44 Minuten. Ist auf der Arte-Seite noch verlinkt. Ich werde den Link auch in die Shownotes schreiben. Ist ganz tolle Bilder. Also muss sagen, wirklich, da sieht man mal, wie schön die Pfalz ist. Ist super gemacht. Also kann ich jedem nur empfehlen. Also in, zum Beispiel mit, die waren auf diesem alten Weingut, den Weilberg in Bad Dürkheim, der irgendwie 2000 Jahre alt ist. Gell? Da gibt es noch so Überreste, die sie da gefunden haben. Und da gibt es halt da ein paar Fotos und ein paar Bilder dazu. Ist also echt wirklich toll. Ja, naja, über die Pfalz habe ich ja schon mal gepodcastet bei Liedkultur. Genau, richtig. Wir erinnern uns, bitte verlinken. Werde ich tun, ja. Schreibe ich immer rein. Denn Liedkultur ist natürlich jetzt auch ein Produkt des Phonodroms. Genau. Ja, können wir gleich mal Werbung machen. Also Liedkultur kommt aus dem Phonodrom. Der Pietcast kommt jetzt aus dem Phonodrom. Genau. Wir kommen aus dem Phonodrom. Genau. Dann wird es bald vielleicht noch ein neues Projekt geben. Da gibt es jedenfalls schon mal einen Jingle. Mehr hätte man nicht verraten. Ja, ja, und genau, dann kommt ja auch noch das Kamingespräch aus dem Phonodrom. Der Techniker, der mich so ein bisschen unterstützt beim Podcast, der Christian Mann, macht da einen Podcast namens Kamingespräch. Und im Laufe der kommenden Woche gibt es da auch eine Folge. Sehr schön. Und wird zwar hier nicht aufgenommen im Phonodrom, weil der Christian in Hannover wohnt, das wäre jetzt doch ein bisschen viel, aber wir nehmen ihn sozusagen in die Phonodrom-Familie auf, hoffe ich. Ja, ja, klar. Das weiß der Peter noch gar nicht. Wenn der Peter einverstanden ist, selbstverständlich, machen wir das. Das ist dann ganz praktisch. Dann haben wir das alles hier unter einem Dach. Ja, was können wir noch sagen? Soll noch auf unserer Liste hier stehen. Genau, wir haben. Ja, ich würde vielleicht noch zwei, drei Sachen mal zum Riesling nochmal zurückkommen. Die haben jetzt den großen Bogen ja geschaffen, wie, warum Riesling und wieso, weshalb, warum und wie wir das mit unseren Weinen eigentlich machen. Es gibt bei dem Riesling vielleicht so ein paar Sachen, die ich noch sagen wollte. Ich habe vorhin mal gesagt, das ist vom Ertrag her, also es ist keine einfache Traube, die ist so mittelhoch, sagen die. Das hat schon relativ viel Aufwand damit. Es gibt halt ein paar Vor- und Nachteile des Rieslings. Du hast halt eine große Qualitätsspanne. Das klingt am Anfang eher wie so ein, wie was Negatives. Heißt aber auch, dass du natürlich auch falsche, verschiedene Güte und Klassen halt bedienen kannst. Das heißt, du kannst auch, wenn du in Jahren hast, wo du sehr, sehr viel Traube hast, kannst du natürlich auch mit der dann, ja, du kannst halt alles verarbeiten sozusagen und kannst halt selbst dann verschiedene Qualitäts- und Güteklassen halt machen. Du sagen kannst, okay, das sind vielleicht eher Trauben, die sich für einen Traubensaft einigen oder der Markt verlangt zum Beispiel nach einem Medium-Segment-Wein. Da kannst du natürlich auch dann gezielt dann das streuen. Oder halt auch sehr schön dann, wenn du halt Riesling hast, nehmen auch viele Weingüter gerne mit ab, weil du halt schöne Cuvées auch mit Riesling machen kannst. Das heißt, du kannst auch mit den verschiedenen Weinsorten in Kombination natürlich dann auch schöne Kreationen gestalten. Ja, muss man nochmal sagen, Cuvée ist halt, wenn man Wein mischt. Genau. Verschiedene Rebsorten mischt. Genau, und dementsprechend ist es halt da der Riesling sehr, sehr beliebt halt durch diese Spritzigkeit, durch die ja, durch diese Zitrusanteile. Ja, klar. Natürlich ein Problem an so einem Riesling ist, der wird relativ spät reif. Also das heißt, relativ gegen Ende der sozusagen der Saison wird der Riesling entwickelt erst sein vollstes Potenzial. Das heißt, macht auch wenig Sinn, auch nur auf Riesling zu setzen als Weingut. weil unter Umständen, wenn natürlich dann er sehr spät reif wird und du erst sehr spät ernten kannst oder irgendwas passiert, wie zum Beispiel Hagel oder irgendein Pilzbefall, dann bist du natürlich ist deine Existenz gefährdet. Dementsprechend macht das natürlich auch Sinn, dass du Wein anbaust, also verschiedene Sorten anbaust und natürlich dann guckst, okay, wie gut ist der Riesling dann zum Schluss. Aber natürlich, dadurch, dass er sehr spät reif wird, hängt natürlich sehr lange, also dementsprechend kriegt er andere Umwelteinflüsse halt sehr gut mit und das ist meistens ein gutes Zeichen für die Qualität. Ja, klar. Noch so ein ganz großes Problem an dem Riesling ist, diese Schale des Rieslings ist, der Riesling-Traube ist relativ dünn im Vergleich zu anderen Trauben. Also wenn du dir mal so eine Schale anguckst von so einem Portugieser, das ist, merkst du also richtig im Mund, das ist so richtig eine dicke Schale, das isst man ungern mit. Und beim Riesling ist die halt sehr, sehr dünn und dementsprechend ist die halt wirklich gefährdet zu dem Thema Sonnenbrand. Das heißt, wenn die halt ausbrennt durch diese dünne Schale, kommt das halt direkt aus Fruchtfleisch drauf und wird dann halt direkt dann zerstört. Also es scheint wirklich in mehrfacher Hinsicht ein schwieriger Wein zu sein. Also, ja. Genau. Was wollte ich noch zum Riesling sagen? Ja, nach wie vor mein Lieblingswein ist Herkunft Oberes Rheintal. Genau. Bärenfarbe ist halt grün-gelb, so typisch für einen Riesling. Und ist von der Art her eine edle Weinrebe. Es gibt ja auch da nicht so edle Weinreben. Also es wird auch als echte Weinrebe halt bezeichnet. Gell? Das musst du mal erklären. Das kann ich leider nicht erklären. Ich weiß nicht, was es so gibt. Da bin ich auch nicht Experte genug dafür. Es gibt aber da irgendwie so, so Abspaltungen von edlen und unedlen Sorten, genauso wie Sorten für den Versuchsanbau und so weiter. Das ist dann, gibt dann halt, ich glaube, dann gibt es auch irgendwie Sorten, die für Trauben, also für Tafeltrauben halt irgendwie angebaut werden. Das ist natürlich dann keine edle Weinrebe, sondern halt irgendwie Tafeldingsbums da. Und aber da weiß ich auch nicht genug dazu. Da müsst du vielleicht mal jemanden fragen, der Önologie studiert hat oder Weinbautechnik oder sonst irgendwas, der kann uns da bestimmt dann mehr dazu sagen. Ja. Vielleicht auch der Chat, der da mit am Diskutieren ist. Aber genau. Ja. Ja, also klar. Wir brauchen dann vielleicht nochmal richtige Experten. Genau, die man vielleicht noch befragen kann zum Thema. Wir sind hier eigentlich nicht so die Weinexperten, wir sind ja nur Genießer. Genau. Aber das passt ja eigentlich. Genussexperten. Das ist ja Genussexperte, genau. Genussexperte klingt gut. Ja, Experte ist ja jeder irgendwie. Von daher. Genau, spezielle Genussexperte. Ja. Super spezielle Genussexperte ist, glaube ich, das ist, was mich so am besten auszeichnen würde. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben es. Ja. Oder? Fällt dir noch was ein? Ja. Das mal auf der Liste stehen? Nö, ich denke, wir haben das gut abgearbeitet. Und damit ist eigentlich auch jetzt mal das erste Kapitel des Genusscastes zu Ende. Ja, wir freuen uns natürlich über Feedback, Kommentare, Twitter-Posts, E-Mails. Maha ist erreichbar über die normalen Wege. Ja, genau. Ist ja auch verlinkt. Ich genauso. Natürlich auch unter den E-Mail-Adressen maha@genusscast.de oder hackpeat@genusscast.de kann man uns einfach ganz ordentlich auch mit Mail schreiben. Wir freuen uns natürlich über Kommentare. Klar. Und genau. Und wir werden auch sicherlich nochmal über Wein sprechen. Ich denke schon, ja. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Wir werden aber auch über andere Genussaspekte sprechen. Denke ich. Definitiv. Ja. Schauen wir mal, wann die nächste Folge rauskommt. Sollen wir ein bisschen abwechslungsreich machen. Genau. Sehe ich auch so. Ja. Schön. Da würde ich sagen, vielen Dank an die Live-Zuhörer. Genau. Und vielen Dank auch an die Nicht-Live-Zuhörer. Genau. Die hören das ja auch. Für die ist noch nicht mehr der 12. April. Wir werden dann sicherlich noch etwas brauchen. Heute ist der 19. Entschuldigung. Jingle. Ja, genau. Der 19. April. Ja. Der Jingle fehlt noch und all sowas. Intro müssen wir alles noch machen. Also es dauert noch ein bisschen. Genau, aber wichtig ist, dass wir erstmal angefangen haben und den Leuten was für auf die Ohren bieten. Genau. Ja, dann tschüss. Dankeschön.